قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه عفوا أو منعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له، خير له، أو خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه عند البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه أو يده. رواه البخاري. وكذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن المقدام ابن معدي يكرب أو معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بارك الله فيكم. نحن تكلمنا عن الباب الذي قبل هذا الباب، هو باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. قال عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول له: يا رسول الله اعطي من هو أحق أو أفقر إليه مني، يعني من يحتاج أكثر مني. فقال له: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سالي، يعني أنت ما تريده ولا تسأل الناس ذلك، فخذه فتموله، إن شئت كله وإن شئت تصدق به. طبعا إذا ما تتبعه نفسك. فعبد الله بن عمر لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل أحد من الناس أحدا من الناس شيئا، وكان إذا أعطي شيء لا يرد هذا الشيء. فهذا الباب الذي تكلمنا عليه كان تابع للباب الآخر، أن الإنسان ما يسأل الناس، لأن الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم. والإنسان يا أخوة المسألة لا تحل لكل إنسان، لكن انتبه الإنسان لهذه المسألة. فالآن باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به، كل إنسان عفيف أنه يقبل بالكفاف، وما يطلب من الناس وما يسأل الناس. لذلك المؤلف أتى أولا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي إذا انتهت صلاة الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الجمعة وقال: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر وذروا البيع. قال: ما تقول عندي أولاد وعندي أهل وعندي عمل تترك كل شيء وتسعى إلى ذكر الله؟ فإذا قضيت الصلاة انتهت فابتغوا فانتشروا في الأرض، كل واحد يرجع إلى عمله إلى أهله إلى كذا، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا بارك الله فيكم، وقت العبادة عبادة، وقت الدنيا دنيا، وقت العمل عمل، ولكن لا يجوز للإنسان أن يقدم الدنيا على الآخرة. وإذا الإنسان يعمل في هذه الدنيا ولا يكون عادة يسأل الناس. فداود عليه السلام كان يصنع الدروع وألان له الله سبحانه وتعالى الحديد، من الحديد كان يصنع وعلمناه صنعة لبوس لكم. فإذا داود عليه السلام وكان يأكل من كسب يديه أو من عمل يده، فإما المعنى أن يقول أنه ما كان يأكل إلا هو يعد الطعام لنفسه، أو المعنى أنه ما كان يأكل شيئا إلا مما عمل وربح، يعني صنع اللبوس وربح فأكل منه فاشترى طعام. وأما زكريا عليه السلام فكان نجارا، كان نجارا. ولذلك بارك الله فيكم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا صلوات الله وسلامه عليه، والأنبياء رعوا الغنم وعملوا. فالإنسان المسلم يحاول أن يعمل ولا يكون عال على الناس، ولا يكون عال على الناس يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني قد يعطيه إنسان وقد يمنعه الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن لنا هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم أحمله ثم يأتي الجبل، تأخذ حبل تصادر الجبل وتحتطب وتأتي تبيع هذا الحطب. أي إنسان يستطيع يحتطب، ولكن أنت تذهب ذلك وتعمل تتوكل على رب العالمين، خير لهذا الإنسان أن يسأل وأن يذل نفسه للناس يعطيه إنسان ويمنعه الآخر. فلذلك هذا الباب بارك الله فيكم فيه الحث على العمل، عمل الدنيا والمهنة في الدنيا، والعمل في الدنيا والمهنة في الدنيا ليست نقصا ولا عيبا في الإنسان، وإنما العيب على الإنسان أنه يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يكسب، ولكنه والعياذ بالله يتسول ويسأل الناس، فهذا هو العيب. مثلا على المسلم أن يعمل في هذه الدنيا كذلك كما أنه يعمل لآخرته، ولكن ما يقدم الدنيا على الآخرة، ولا يعمل في هذه الدنيا عملا حراما بحجة التكسب، لا، إنما يتعفف عن السؤال ويعمل حلالا. أما إذا ما في عمل حلال هذه مسألة أخرى وليس كما نسمعه اليوم. ثم هنا أعرج على مسألة مهمة، أننا نسمع اليوم من يقول العمل عبادة، ويقصد بذلك أنه إذا اشتغل، يعني مثلا اشتغل نجار أو اشتغل خباز أو اشتغل كذا، يقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. العمل ليس عبادة، وأن العمل هو لكسب الرزق، والإنسان يكسب الرزق يتوكل الله سبحانه وتعالى في ذلك. والعمل عمل الدنيا ليس عبادة، وإنما عمل الدين هو العبادة، لأنه العبادة هي المسألة التي تثاب عليها إذا فعلتها وإذا تركتها بحسبها. إذا كانت واجبة وتركتها فأنت تأثم، أما إذا كانت مستحبة وتركتها فلا تنال الأجر. فلكن انتبه لهذه المسألة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أن العمل عمل الدنيا ليس عبادة، وإنما هو من الأمور المباحة طالما أنه يعمل في الحلال. أما إذا عمل الإنسان في الحرام فهذا صار عليه وبالا يوم القيامة. فنسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق. بارك الله فيكم. أنشبون بتشغله تسمن von der Arbeit seiner Hand ist und dass man das unterlässt, dass man die Leute bei den Leuten bettelt und dass man sozusagen von ihnen verlangt. Dieser Kapitel 59 hat mit den anderen vorigen Kapiteln zu tun. Das letzte Kapitel war Erlaubnis, etwas anzunehmen, was man nicht erbettelt oder erwartet hat. Weil Umar ibn Khattab sagte, er sagte, der Prophet wollte mir was geben. Er sagte ihm, oh Gesandter Allahs, ich habe genug. Gib das jemandem, der mehr das braucht. Ich brauche das. Der Prophet sagte ihm, oh Umar, wenn jemand dir etwas gibt, was du nicht bettelst und was du nicht verlangst, und jemand gibt dir was, dann nimm das. Wenn du willst, dann behalte das für dich und wenn du willst, dann spende das. Aber sag nicht dir, ich will das nicht. Das heißt, Barakallahu fikum, angenommen, jemand will dir was geben. Du sollst ihm nicht sagen, nein, ich nehme das nicht. Wenn du auch hast, dann nimmst du und dann gibst du das armen Leuten, spendest du. Das ist jetzt ein Thema. Und das andere Thema war, dass man nicht betteln sollte. Weil wenn man bettelt, da kommt man am letzten Tag und da hat man kein Fleisch in sein Gesicht. Und ich habe euch erzählt, was das bedeutet im Arabischen. Das bedeutet, da hat man ohne Schamgefühl, da hat man kein Schamgefühl in diesem Leben. Da hat man schlecht gemacht und da wird man zur Hölle. Weil Iyadu Billah, Bestrafung dadurch kommen. Das heißt, Barakallahu fikum, dass man bettelt, ohne dass man das braucht und nötig hat, dann ist das an sich selbst eine Sünde. Jetzt kommt die dritte dieses Kapitels, das wir behandeln, dass man noch dazu, das wird nicht betteln, nicht von den Leuten verlangen, und dass man, wenn jemand dir etwas gibt, dann nimmst du und gibst du Leuten, wenn du das nicht brauchst, dann kommt hier, du sollst selber auch was tun. Ansparen zur Arbeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Lande aus. Strebt nach Allahs Gunst und gedenkt Allahs oft, auf dass ihr erfolgreich werdet. Surat al-Jumu'ah, Surat al-Jumu'ah, die Ayat 10, Surat 62, Ayat 10. Das heißt, normalerweise am Freitag müssen wir alle zum Freitaggebet kommen in die Moschee. Da kann man nicht sagen, ich habe Arbeit. Oder da kann man nicht sagen, ich kann das nicht, weil ich zum Beispiel Laden habe oder weil ich was verkaufe oder was kaufe. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache endgültig erklärt. Alles, was mit Handel zu tun hat, alles, was sozusagen nicht notwendig ist, muss man verlassen und zum Gebet kommen. Wenn man gebetet hat, nach dem Gebet sollte man weiter seine Arbeit machen oder weiter seine Sachen erledigen in diesem Leben. Und da sollte man Allah subhanahu wa ta'ala viel erwähnen und Allah danken für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Die meisten Leute heute, wenn du ihm sagst, warum kommst du nicht zum Gebet, der sagt dir, ja, Achi, ich habe Arbeit, ich habe Kinder, ich habe Familie. Wenn ich nicht arbeite, dann kann ich für meine Familie nicht aufkommen und sowas. Und das ist alles Ausrede, die kein, sage ich jetzt, Bein am letzten Tag haben wird. Und diese Person sollte nicht denken, die Person, die behauptet, ja, ich muss arbeiten, deshalb verlasse ich Freitag Gebet oder erwähne Allah subhanahu wa ta'ala, das sollte wissen, das ist keine Ausrede. Und das ist kein Grund am letzten Tag. Und das ist auch keine Möglichkeit, dass man sagt, ja, ich verlasse das Gebet. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen. Das heißt, wir haben in unserer Religion, dass man arbeitet und dass man wirkt in diesem Leben. Aber wichtig ist, dass man sich an die religiösen Vorschriften und an die religiösen Regeln hält. Wenn man das nicht macht, dann begeht man eine Sünde. Zubayr ibn al-Awwam, radhiyallahu alayhi, erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist besser, wenn man Seile nimmt, in die Berge geht und ein Bündel Brennholz sammelt, es auf seinem Rücken herbringt und verkauft und somit sein Gesicht vor Allah wacht. Dies wäre wohl besser für einen, als wenn er die Leute anbettelt, gleich ob sie ihm etwas geben oder nicht. Das war Bukhari. Subhanallah. Das bedeutet, normalerweise früher gab es Wald, gab es Bäume. Und jeder könnte eigentlich Brennholz holen. Aber trotzdem, das wird, diese Sache ist leicht, weil jeder das macht. Aber man kann das machen und verkaufen. Das bedeutet, man wirkt, man arbeitet. Man nimmt Seil, Holz, Bündel Holz, kommt runter, verkauft das an die Leute. Es ist besser für diese Person und richtiger. Das ist hier richtiger, die Bedeutung. Es ist richtiger für eine Person, das zu machen, als zu betteln. Deshalb, wenn man jung ist, kräftig ist, und man arbeiten kann, dieser Zeit, jeden Tag dieser Zeit geht weg. Wenn man jung und kräftig ist und arbeiten kann, können heißt, dass man gesund ist, dass man fähig ist, für die Fähigkeit für Arbeit hat, dann muss man was tun. Da darf man nicht betteln und von den Leuten was verlangen. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Richtiger ist, als dass der Person von den Leuten bettelt. Der geht, der klopft bei den Leuten oder der sagt, gib mir 5 Euro, gib mir 2 Euro, gib mir so. Manche geben ihm, manche nicht. Und diese Person verliert sein Gesicht vor Allah subhanahu wa ta'ala und dann vor den Leuten. Zerblieber, Brennholz sammeln und verkaufen. Natürlich früher war Brennholz. Heute gibt es andere Möglichkeiten, dass man das macht. Aber es gibt bei uns in unserer Zeit leider Leute, die sind alle, die wollen direkt als Minister arbeiten. Minister oder Präsident. Wir haben, ich sage ganz ehrlich ein Beispiel, ich habe das erlebt, ja. Es gab eine Person, der zu mir einmal gekommen ist, der sagte mir, ja, du hast sozusagen, du kennst die Leute, kannst du bitte für mich Arbeit finden? Ich habe gesagt, ich frage für dich, kein Problem. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich habe ein paar Leute gefragt, einer hat gesagt, ja okay, ich arbeite auf der Baustelle, der kann mit mir arbeiten. Dann habe ich ihm gesagt, Achi, komm, arbeite mit ihm. Der sagt, nein, Baustelle mache ich nicht. Ich habe gesagt, warum? Der hat gesagt, ich habe gesagt, bist du krank? Kannst du? Der hat gesagt, nein, nein, nein. Dreckige Arbeit macht er nicht. Dann habe ich, als er das gesagt hat, wirklich, dann habe ich gesagt, okay, es gibt einen Gemüseladen. Arbeitest du im Gemüseladen? Der sagt, nein. Als er das gesagt hat, dann habe ich ihm gesagt, Achi, bist du sozusagen, hast du Beruf? Der sagt, nein. Ich habe gesagt, hast du vielleicht Meisterbrief? Oder hast du an der Uni studiert? Oder hast du vielleicht... Der sagt, nein. Ich habe gesagt, bis wie viel der Klasse? Der 6. Ich habe gesagt, aha, super. Du hast keine Ausbildung, du hast keinen Meisterbrief, du hast nicht studiert an der Uni. Ich meine, sind deine Leute so reich, deine Eltern so, dass sie dir Geld geben? Ich sage, nein, wir sind arme Familie. Ich habe gesagt, ja, und warum willst du nicht auf dem Bau nicht arbeiten? Ich sage, nein, nein, diese Arbeit nicht. de Gemüseladen? Nein. Restaurant? Nein. Ich sage, was willst du arbeiten? Er sagt so, Arbeit, die mir gefällt. Ich sage, was gefällt dir, Minister? Immerhin, seitdem haben wir ihn immer Minister genannt. Der Minister. Weil eine Person, der will nicht, immer Subhanallah. Und dann am Ende, der nimmt von dem 10 und von dem 20 Euro und der neigt von den Leuten aus. Und er gibt ihnen nicht zurück. Und er hat sein Gesicht verloren unter den Leuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Tabarakallahu fikum, der Muslim soll anders sein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gibt uns hier der gibt uns eine klare Linie. Mach etwas, tu etwas in deinem Leben. Und deshalb, dass man die ganze Zeit sitzt und hier in Deutschland ist, ich verbinde das mit unserer Lage von vielen Jugendlichen spezifisch. Der sitzt 5-6 Stunden hinter dem Laptop oder hinter dem PC und der chattet in Facebook und der chattet in anderen Sachen, die ganze Zeit spielen mit Computer, aber der kann nicht 2-3 Stunden arbeiten. Und er sagt, ja, es gibt keine Arbeit. Doch, es gibt Arbeit, wenn du willst. Allah gibt dir Rizq. Aber eigentlich, manche sagen, ich kann nicht. Doch, du kannst, aber du willst nicht. Und das war der Sinn, was ich gesagt habe. Es gibt unterschiedliche Können und Wollen. Barakallahu fikum, sagt Allah. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Bewahre dein Gesicht vor Allah. Und bewahre dein Gesicht vor den Leuten. Abu Huraira, du Allah alihi, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist wohl für jeden von euch richtiger, ein Bündel mit Brennholz auf seinem Rücken zu tragen, als jemanden um etwas zu bitten, gleich ob der ihm etwas gibt oder nicht. Drei Bündel von Brennholz zu verkaufen, es ist richtiger, als dass du deine Hand streckst und von den Leuten, dass du von den Leuten bettelst. Abu Huraira auch hat erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Prophet Dawud alaihi salam aß nur von dem, was er mit seiner Hände Arbeit verdient hatte. Was er mit seiner Hände Arbeit verdient hatte, hat zwei Bedeutungen. Entweder, dass er wirklich immer mit seinen Händen für sich Essen gemacht hat, selber sozusagen gekocht hat. Oder die Bedeutung, die stärker ist, dass er immer von dem, was er gearbeitet hat, weil Dawud a.s., der hat Barakallahu fikum, der hat Schutzschilder zusammengebaut. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Eisen für ihn sozusagen beugsam gemacht. Sallallahu alaihi wasallam. Auch Abu Huraira hat überliefert, dass Zakaria alaihi wasallam, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Zakaria alaihi wasallam war Najjar, ein Zimmermann oder Tischler oder Zimmermann war Zakaria alaihi wasallam. Überlegt euch, wenn die Propheten Berufe gehabt haben und die haben gearbeitet, der Prophet war Händler, sallallahu alaihi wasallam. Die Propheten haben Schafe gehütet. Dawud alaihi salam hat Schutzschilder gebaut. Idris alaihi salam, man sagt, Idris alaihi salam war Schneider. Der Prophet Zakaria alaihi salam war Tischler oder Zimmermann. Und fast alle Propheten haben was gemacht. Das gilt auch für uns, dass man sozusagen etwas hat in diesem Leben. Und nicht, dass man die ganze Zeit sitzt und dass man gar nicht macht. Weder für Dunya noch für Al-Akhira. Das heißt nicht aber, dass man sozusagen als Ausrede nimmt, nicht die Religion zu praktizieren. Die Ausrede ist, ja, ich muss arbeiten. Auch nicht. Nein. Oder dass man Haram macht, verbotenes Arbeiten, in der Behauptung, ja, da sollte man arbeiten. Al-Maqdam ibn Ma'ad-Yakrib erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand ist ja etwas Besseres, als was er sich durch seine Hände Arbeit verdient hat. So verdiente auch der Prophet Dawud a.s. seinen Lebensunterhalt durch seine Hände Arbeit. Er verdiente das durch seine Arbeit, was er geleistet hat. Und ich beende den heutigen Unterricht mit diesem Satz, was wir immer hören. Arbeit ist Anbetung. Al-Amalu Ibadah. Viele, wenn du ihm sagst, Achi, komm bete, sagt er, ich habe Arbeit. Und das ist wie beten. Du betest in der Moschee, ich arbeite. Nein, nein, nein. Arbeit ist niemals Ibadah. Arbeit ist nicht Ibadah. Das heißt, diese Berufe, die sind keine religiöse Handlungen. Aber für die Arbeit könntest du eventuell von Allah Lohn bekommen. Könnte. Aber könnte. Aber das heißt nicht, dass man sagt, ja, arbeiten ist Gott dienen oder Gottesdienst. Auf keinen Fall. Gottesdienst ist Gottesdienst und Arbeit ist Arbeit. Arbeit ist eine Sache des Lebens und Gottesdienst ist eine Sache der Religion. Und wir müssen unterscheiden. Deshalb diese Sache, ja, al-amal ibadah und al-amal ibadah und so, überhaupt nicht stimmt dieses Wort. Weil es gibt Arbeiten, die, wal-iyadullah, es Arbeiten gibt, die haram sind. Wenn man haram macht, dann betet man Allah an. A'udhu billah. Deshalb möge Allah uns bewahren. Aufpassen. Ja, man sollte arbeiten, man sollte auch einen Beruf haben, man sollte im Leben aktiv sein. Das sollte man nicht betteln und warten, was die Leute ihm geben. Aber das heißt nicht, dass man haram macht oder dass man übertreibt, indem man sagt, ja, diese Arbeit, was ich leiste, ist wie Gebet. Arbeit ist niemals wie Gebet. Oder wie die anderen, die sagen, ja, du brauchst nicht zu arbeiten. Es gibt verschiedene Leute heutzutage. Einige sagen, arbeite nicht, du brauchst gar nichts zu machen. Ja, und manche, die prahlen damit, ja, ich arbeite nicht. Und der prahlt damit, der Arme, der denkt, der hat was gemacht. Spezifisch diese Gruppen, Gruppierungen von Tekfir und sowas, sagen, ja, ich war bei Arbeitsamt und die haben mir gesagt, arbeite, ich habe gesagt, nein, ich bin ein Moslem und so weiter. Ja, warum warst du beim Arbeitsamt dann? Warum warst du bei ihnen? Dann, wenn du so Izza hast, so Ehre hast, dann nimm von ihnen kein Geld. Aber pass auf, wenn du kein Geld nimmst, das heißt auch nicht, dass du Ghanima machst, dass du klaust von Aldi und Lidl in der Behauptung, das wäre Kriegsbeute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Ja? Das ist die Sache. Das sind eine Gruppe. Die andere Gruppe sind die Leute, die sagt Arbeit, Arbeit und so weiter und der macht gar nicht für Religion. Der ist bereit, auf seine Eltern zu verzichten, auf alles nur wegen Geld. Geld ist für ihn, wal-iyadu billah, Hauptziel des Lebens geworden. Das sind auch, beide Gruppen sind schlimm. Oder andere Gruppe, der sagt dir, ich bleibe in der Moschee, ich bete meinen Gott an und Rizq bekomme ich. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Das ist auch falsch. Was ist richtig? Richtig ist, dass man gemäßigt bleibt. Gemäßigt heißt, man sollte arbeiten. Man sollte eine Arbeit haben oder versuchen mindestens zu arbeiten. Wenn du versuchst, du bekommst nicht, dann vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du arbeitest, dann solltest du nicht deine Religion vernachlässigen. Du darfst nicht deine Religion vernachlässigen, indem du zum Beispiel nicht mehr zum Gebet kommst, indem du nicht mehr Allah fürchtest, indem du Haram begehst, in der Behauptung, ja, ich muss arbeiten. So sollte der Muslim sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillah, rabbil alamin. In unserer Religion ist es doch so, dass der Ehemann von Allah verpflichtet,